irgendwo im grauen Hinterland von Missouri. Ein Haus, eine junge Frau, ihre kleinen Geschwister, die depressive Mutter. Ree, Jennifer Lawrence, Hauptfigur in Deborah Granicks Film Winter's Bone, sorgt für ihre Familie, aber zu essen gibt es manchmal nur Kartoffeln von den Nachbarn. Der Vater, Drogendealer, war im Knast, dann ist er verschwunden, meint hämisch der Polizist. Er hat nämlich euer Haus und euren Wald als Kaution verpfändet. Ihr werdet euer Haus verlieren. Und nun macht sich Ree auf den Weg. Ich finde ihn. Ich habe ihn überall gesucht. Ich sagte, ich finde ihn. Winter's Bone ist eine klassische Heldenreise, denn Ree kann das Haus und damit das Heim für ihre Familie nur retten, wenn sie Grenzen überschreitet, Geheimnisse berührt, die für sie gefährlich werden können. Du weißt, wo er ist, oder? Es geht dich doch überhaupt nichts an, wo der Mann ist. Ree auf der Suche nach ihrem Vater. Deswegen kämpft sie wie eine Löwin in einer Welt, in der jeder jeden kennt, aber niemand bereit ist, dem anderen zu helfen. Mit dir reden heißt, eine Zeugin zu haben, kann er überhaupt nicht gebrauchen. Ich warte. Winter's Bone erzählt eine Geschichte aus dem White-Trash-Milieu, Drogenküchenkultur am Waldrand, wo der Mensch dem Menschen ein Wolf ist. Und genau dagegen lehnt sich die Heldin Ree auf. Am Ende, auch das gehört zur klassischen Struktur der Heldenreise, trifft Ree völlig unerwartet auf einen Helfer. Er heißt Teardrop, ist ihr Onkel. Und immer deutlicher werden nun Momente einer tiefen Zartheit, die sich in die Tristesse, die Winter's Bone zeigt, hineinmischen. Das hat nichts mit Happy End zu tun, aber mit Widerstand gegen die Kälte der Welt. Winter's Bone von Deborah Granick, herausragend. Eine Welt der Spiegel, die Christoph Hochhäusler in seinem Film »Unter dir die Stadt« inszeniert. Die verspiegelten Fenster der Bankentürme von Frankfurt, höher geht es nicht mehr, was Macht und Reichtum betrifft. Die Banker bei einer Vorstandssitzung und unter ihnen die Stadt. Wir planen einen großen strategischen Zukauf, der uns national zu Nummer 2 macht und europaweit vom Volumen her unter die ersten 5 bringen wird. Allerdings ist das Zeitfenster sehr eng. Die Realität in den Türmen, hinter den verspiegelten Fensterpanoramen. Aber die Realität da draußen, da unten? Roland Cordes, Hauptfigur in »Unter dir die Stadt«, wurde gerade zum Banker des Jahres gekürt. Aber wie in der alten Geschichte wird es ihn von seinem Turm da ganz oben herunterholen, wie einst den König David, der den Mann der von ihm begehrten Bathseba in die mörderische Schlacht schickte, damit er die Witwe seines Offiziers haben konnte. Bei Christoph Hochhäusler ist es in »Unter dir die Stadt« eine flüchtige Begegnung auf einer Vernissage. Ein Moment zwischen diesem Mann, der gewohnt ist, die Welt nach seinem Willen zu formen, und Svenja, Frau von Cordes Angestellten. Cordes, gespielt von Robert Hunger-Bühler, will die Frau, Nicolette Krebitz, egal was es kostet. So lobt Cordes Svenjas Mann weg nach Indonesien. Ist noch nicht ganz spruchreif, aber eventuell wollen die mich da einsetzen. Indonesien, wo der Vorgänger gerade zerstückelt wurde. Doch all die Spiegel, die in »Unter dir die Stadt« immer wieder auftauchen, deuten auch auf Brüche, Spiegelzerrungen in den Figuren hin. Was bringt Svenja dazu, sich dem viel älteren Mann hinzugeben? Ist es der Reiz, mit dem Feuer zu spielen? Oder der Versuch der Macht des Bankers, die Macht der Frau entgegenzusetzen? Faszinierend ist Christoph Hochhäuslers Film, weil er die Welt seiner Protagonisten wie ausgedörrt, bar von Wirklichkeit, wie am Abgrund stehend entwirft. Am Ende schaut Nicolette Trebitz nach einer Nacht mit ihrem Geliebten aus dem Hotelfenster. Auf der Straße laufen schreiend vor Angst Menschen. Eine Szene, typisch für ein bestimmtes anderes Genre. Es geht los. Haben wir mit »Unter dir die Stadt« etwa, ohne es zu wissen, haben wir etwa einen Zombie- oder einen anderen Blutsaugerfilm gesehen? »Unter dir die Stadt« von Christoph Hochhäusler. Herausragend. Du siehst dein Kampf ums Überleben. Er beginnt hier und jetzt. Nein, hier spricht nicht die ins Weibliche gewandelte Stimme des Spartanerführers Leonidas, der in Zack Snyders reaktionärer Comicverfilmung 300 den Persern die Stirn bot. Nein, was die Dame hier so jetzt kämpfe zum Besten gibt oder auch so. Du denkst, du bist nicht stark genug, oder? Das ist nicht weniger abscheulich. Baby Doll, Hauptfigur, die von ihrem Stiefvater in eine Irrenanstalt eingewiesen wird, flüchtet sich zusammen mit 4 anderen Leidensgefährtinnen in eine Traumwelt, in der sie düstere Samurai- oder Zombie-Soldaten massakrieren. Bin dabei. Ja, ich auch. Ich auch. Diese 5 jungen Damen tragen viel Corsagen, Leder und halterlose Strümpfe. Sucker Punch entwirft eine ziemlich minder bemittelte Fetischversion von Alice im Wunderland, inklusive Blutbrutalität sowie holzschnittartiger Figuren. Das Ganze ist nicht mehr als eine Männerfantasie, zugeschnitten auf Computerspielästhetik. Sucker Punch von Zack Snyder. Ärgerlich.